Ich hätte vielleicht... Das war das Ende. Mitten im Wünschen. Ein Halbsatz zum Schluss. Eigentlich kein Ende. Kein Schluss, keine Pointe, kein Schicksal. Mehr ein Bruch. Abbruch. Eine Notlösung. Von wegen Lösung. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Es ist zu hell. Ich höre auch nichts mehr. Was schreiben wir auf den Grabstein? Mein Sohn wird es auch nicht besser machen. Hast du das gehört? Nein, was war da? Klang wie die Stimme von Papa. Oh, fang du nicht auch noch damit an. Diese Stimmen verführen dich. Aber ich habe sie doch deutlich gehört. Hör auf damit, Junge. Ich rate es dir. Das nimmt kein gutes Ende. Also, was schreiben wir auf den Stein? Er hat sein Bestes gegeben. Vorwürfe helfen jetzt niemandem weiter. Aber das ist doch kein Grabspruch, Mama. Das weiß ich auch, du Schlaumeier. Fällt dir was Besseres ein? Es war ein gutes Leben. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er hat sich bemüht. Es gibt keinen Fortschritt in der Geschichte. Er ruhe in Frieden. Er war auch nur ein Mensch.